1. Diocese Leid ist ein Psalm Davids, der für den Musikmeister bestimmt ist. 2. In sein Geburt dir, O Gott, angemessener Lobpreis, und dort werden den Dimension ihr versprechen dir gegenüber erfüllen. 3. Da du Gebet erhorst, wenn den sich elmenschenen dich, dein Gegenwart zu suchen. 4. Obwohl mein should mich beinahe erdrückt hat, as du ansehe übertretungen nadig verge ben und sie zugedeckt. 5. Glücklich ist dirgenage, den du auswählst, damit in deiner nahe in den Vorhofen deines heiligen Tempels wohnen und die full deines Hauses genius und kann. 6. Du antwortest uns dirch beendrucken taten deiner gerechtigkeit, den du bist unser Retter und die Hoffnung für allmenschen bis und die Fernsten enden der Oder und des Meers. 7. Dirch dein gewaltig Kraft as du die Bergerfest gegrundet, wobei dein Stock y ein Gertel dein Mark demonstriert. 8. Du beruhigst das tosende Meer und das rauschende Wellen, ebenso y du den Orfru unter den Vulkan bandigst. 9. Angesichts deiner Wunderzeichen im Finden selts die Bewohner in Legener Region in Erfurcht, waren du den Osten und den Westen mit Freud erfüllst. 10. Du sorgst für das Land, in dem du es reichlich bewassest und durch den Wasserreichen Strom fruchtbar machst, die get radiente für die Menschen versuberiten. 11. In dem du die Furchen trankst und die Erdscholen durch Regenschauer aufweichst, segnest du das Wachstum der Pflanzen auf den Felden. 12. Du kronst das Jahr mit deiner Gute, so das überall dort, wo du wirkst, überfluss und Fruchtbarkeit entstehen. 13. Sogar die Weidflaschen in der Steppe sind wasserreich, und die Hügel scheinen sich vor Freude über die Reiche und zu schmucken. 14. Die Wiesen sind von Schafherden bedeckt und die Taler stehen voll reifem Korn, weshalb die gesamte Natur vor Freude zu singen scheint.